Guys, let's talk a little bit about healthy relationships. Leute, lass uns heute über gesunde Beziehungen reden. Because relationship is something that everybody is affected by. Weil wir alle sind von Beziehungen betroffen. Look, schaut. It doesn't just mean marriage. Das bedeutet nämlich nicht nur Ehe. Everybody has been created to live in a relationship. Sondern jeder einzelne von uns ist erschaffen, um in Beziehungen zu leben. You know, one day, long time ago, wisst ihr, eines Tages vor langer Zeit God created Adam. Hat Gott Adam erschaffen. When God created Adam, und als Gott Adam erschaffen hatte, God looked at him and said, "Man, I did a good job." Da hat Gott Adam angeschaut und gesagt, wow, ich habe gute Arbeit geleistet. You know that section in the Bible. Und wisst ihr, das steht wirklich so in der Bibel. The Bible says God looked and everything, it was good, but when he looked at man, he said, "This is very good." In der Bibel steht, dass Gott alles angeschaut hat und gesagt hat, es sei gut. Und dann hat er den Menschen angeschaut und gesagt, es sei sehr gut. Also Gott hat eine gute Arbeit gemacht, als er die Menschen erschaffen hat. Und der Mensch ging da umher. Und der Mensch sagte, das Leben ohne Frau ist so traurig. Ah, ich brauche eine Frau, die mich glücklich macht. Ah, ich möchte heiraten. Ist das, was passierte? No. Nein. If it wasn't like this in the beginning, why do we make it like this today? Wenn es ja nicht so war von Anfang an, wieso machen wir daraus etwas, wie es heute ist? How many people have prayed for God to give them a wife, for God to give them a husband? Adam never did that. Wie viele Leute haben darum gebeten, dass Gott ihnen einen Mann, eine Frau gibt, aber Adam hat das nie gemacht. I never prayed for God to give me a wife. Ich habe nie darum gebetet, dass Gott mir eine Frau gibt. You know, it's like that was not my prayer. Und wisst ihr, das war nicht mein Gebet. I understood that God invented marriage, not men. Weil ich habe verstanden, dass Gott die Ehe erfunden hat, nicht die Menschen. You know, God said, hey, it's not good for men to be alone. Und Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. You know, I believe that God was not only talking about marriage, actually. Und ich glaube, dass Gott nicht nur über Ehe sprach. But God established a principle there. Why do I believe? Aber Gott hat ein Prinzip etabliert. Und wieso glaube ich das so? Because in the beginning the Bible says that the Father, the Son and the Holy Spirit together created man. Weil am Anfang in der Bibel steht, dass Gott, der Heilige Geist und Jesus zusammen die Erde erschaffen haben. And God never said, I'm going to create man in my image. Und Gott hat nie gesagt, ich werde Menschen in meinem Ebenbild erschaffen. God said, let us make man in our image. Sondern er sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Our image means what? Unser Ebenbild, was bedeutet das? Father, Son, Holy Spirit work in perfect relationship. Vater, Sohn und Heiliger Geist arbeiten zusammen in perfekter Beziehung. So if Father, Son and Holy Spirit together created man in their own. Also wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist die Menschen in ihrem eigenen Ebenbild erschaffen haben, das bedeutet ja Beziehungen, you were created for relationship. Dann bist du für Beziehungen erschaffen. So, since we were created for relationship, relationship has to be a very high priority. Da wir ja für Beziehungen erschaffen sind, muss diese Beziehung eine hohe Priorität haben. My friend, here's something that it kind of, I sometimes have to just calm myself down. Und meine Freunde, hier ist etwas, wo ich mich manchmal selbst runterholen und beruhigen muss. That's why I have Vinicius. Und für das habe ich Vinicius. Calm. Beruhige dich. Calm yourself down. Beruhige dich, entspann dich. So, what is it that I need to calm myself down in? Also was ist es, wo ich mich selbst beruhigen muss? Runterkommen muss. That today we have not learned how to live in healthy relationships. Dass wir heute nicht gelernt haben, in gesunden Beziehungen zu leben. I've heard so many people tell me, oh, I love you, I love you, I love you. What a man of faith. Ich habe viele Leute sagen gehört, ich liebe dich, du bist so ein Mann Gottes. Aber im Moment, wo du nicht die gleichen Sachen glaubst, don't go to the same building anymore. Oder du gehst nicht mehr ins gleiche Gebäude am Sonntag, Ja, dann senden sie dir nicht mal mehr WhatsApp-Nachrichten. Und wenn Daniel die WhatsApp-Nachrichten nicht beantwortet, das ist etwas ganz anderes. Weil er antwortet keine Nachrichten. Das ist etwas anderes. Aber denk darüber nach, wie wir nicht gelernt haben, in gesunden Beziehungen zu leben. Unsere Beziehungen sind auf Visionen basiert. Und Arbeiten ausführen oder etwas erreichen. Wenn du nicht das erreichst, was ich will, dann geh aus meinem Leben raus. Und wenn du nicht das leiten kannst oder das Resultat da bringen kannst, das It's ridiculous. Ich will, dann geh aus meinem Leben raus. Und das ist so blödsinnig. Now, if the world does it, und wenn die Welt das tut, dann ist es ja eins. But we Christians have not even learned to live in Aber wir Christen haben nicht gelernt, in Beziehungen zu leben. Do you know, there are three ways of living a relationship as far as dependence is concerned. Und wisst ihr, da gibt es drei Art und Weise, eine Beziehung zu leben, was Abhängigkeit betrifft. Eine davon nur ist richtig. The first one is codependent. Das erste ist Co-Abhängigkeit. Are you ready for a little shock? Bist du bereit für einen kleinen Schock? Most churches live in ridiculously codependent relationships. Die meisten Gemeinden leben in unglaublich co-abhängigen Beziehungen. Very, very unhealthy. Sehr, sehr ungesund. Why? Wieso? Because you depend on the pastor. Weil du bist vom Pastor abhängig. Because you need him. Weil du brauchst ihn. You have this relationship that without him your life falls apart. Du hast diese Beziehung, dass ohne ihn fällt dein Leben auseinander. He is your baichi santo, he is your spiritual fortune teller. Er ist dein geistlicher Weissager. He is the guy that leads you and that guides you. Er ist der, der dich leitet und dich führt. So you have to have him. Also brauchst du ihn. But the problem is he needs you too. Aber das Problem ist, er braucht dich auch. Not in a healthy way. Und nicht auf eine gesunde Art und Weise. He needs you because if you don't put the offering in the basket, then who's going to pay it? Er braucht dich, weil wenn du kein Geld in den Korb legst, wie wird er die Rechnungen bezahlen? So we live in a very unhealthy dependence of one another. Und so leben wir in einer ganz ungesunden Abhängigkeit einem vom anderen oder untereinander. My wife has been gone for 3 weeks now. Meine Frau war weg für 3 Wochen. This wasn't planned. Some unforeseen incidents happened. Und das war nicht geplant. Situationen passierten, die nicht vorgesehen waren. Finally comes home. I'm leaving. So by the time I will be back, it'll be about 4 weeks if we haven't been together. Und wenn sie nach Hause kommt, dann gehe ich. Und wenn ich zurückkomme, sind es etwa 4 Wochen, in denen wir nicht zusammen waren. Vor ein paar Tagen saßen wir um den Tisch und wir haben Karten gespielt und Daniel hat gesagt, oh, wir vermissen Debbie. Und ich habe Debbie gesagt, hey Liebling, wir vermissen dich. Wir spielten Karten und Daniel hat gesagt, wir vermissen Debbie. Do you know what Debbie immediately replied? Und wisst ihr, was Debbie sofort geantwortet hat? You guys miss me because I always win, don't you? Ja, ihr habt mich vermisst, hat sie gesagt, weil ich immer gewinne, oder? But listen, my life is not falling apart, neither is hers. Aber hört zu, mein Leben fällt nicht auseinander und ihr Leben auch nicht. Codependence is we are emotionally dependent on one another for our happiness. Co-Abhängigkeit bedeutet, wir sind abhängig voneinander für unser eigenes Glück. Your partner leaves and freak out. Und dein Partner geht weg und du bist total verloren und es ist schwierig. Your pastor doesn't preach nice stuff that you like. Und dein Pastor predigt nicht, was du magst und du bist so The people don't make the pastor feel good. Und die Leute machen, dass sich der Pastor nicht gut fühlt und dann ist er depressiv und es geht ihm gar nicht gut. An unhealthy dependence. Und das ist eine ungesunde Abhängigkeit. So what happens? We wake up from this unhealthy dependence. Und was passiert dann? Wir erwachen aus diesen ungesunden Abhängigkeiten und wir sagen, ich mag nicht mehr kontrolliert werden. We don't even understand there were two people, one who was controlling the other one who wanted and needed to be controlled. Wir verstehen nicht, dass es da zwei Leute gab. Jemand, der kontrollierte und die andere Person, die es brauchte, dass man sie kontrollierte, die davon abhängig war. Nobody can control you if you don't let people control you. Weil niemand kann dich kontrollieren, wenn du es nicht zulässt, dass sie dich kontrollieren. Don't blame the other people. Und deshalb kannst du die Schuld nicht auf andere werfen. So what's the reaction? Und was ist die Reaktion? The reaction to codependent is always independent. Die Reaktion zu Co-Abhängigkeit ist immer diese Unabhängigkeit. Independence is as unhealthy as is codependent. Unabhängigkeit ist genauso ungesund wie Co-Abhängigkeit. You know what I've learned? Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Everything that is a reaction is unhealthy. Alles, was eine Reaktion auf etwas ist, ist ungesund. So what do we need to do? Und was brauchen wir zu tun? We don't need to live in independence, hey, listen, guys. In independence. I don't need anybody. Wir brauchen nicht in dieser Unabhängigkeit zu leben und zu sagen, ich brauche niemand. I can handle my life myself. Ich kann alles selber tun, mein Leben selber leben. Me and my Jesus, just leave me alone. Ich und mein Jesus und lasst uns in Ruhe. Not going to church anymore. Ich werde nicht mehr in die Gemeinde gehen. Oh, I'm done with this. Ich bin fertig mit dem. That's independence. Das ist Unabhängigkeit. It's unhealthy. Das ist ungesund. God did not put Adam in the garden and left him independent. Gott hat nicht Adam in den Garten gesetzt und ihn dann total unabhängig gelassen. Then how are we supposed to live? Also wie sollten wir leben? In interdependence. In Interdependenz. What's interdependence? Was ist Interdependenz? It's not codependence because I'm not emotionally dependent on Daniel. Das ist nicht Co-Abhängigkeit, weil ich bin nicht emotional abhängig von Daniel. Interdependence is giving and taking. Interdependenz ist geben und nehmen. Daniel has things that I need that I can learn from. Daniel hat Dinge, die ich brauche, von denen ich lernen kann. I have things that he needs that he learns from. Ich habe Dinge, die er braucht und von denen er lernen kann. Not in the sense that, oh my God, if I don't have him, my life falls apart. Und nicht im Sinne von, wenn ich ihn nicht habe, dann fällt mein Leben auseinander. But in the sense that the I becomes an us. Aber im Sinne von, dass das Ich ein Wir wird. Hey, we are doing a good job right here. Wir machen eine gute Arbeit, wenn wir diese Schule vom Übernatürlichen zusammen durchführen. Ask Daniel. Frag Daniel. How I talked to him when we had the graduation. Wie ich mit ihm geredet habe an der Abschlussfeier. Oder was ich ihm gesagt habe. I thanked him. Ich habe ihm gedankt. That was incredible when we did this. Ich habe gesagt, wow, das war doch unglaublich, was wir gemacht haben. You know, I was talking about we made something happen. Ich habe darüber geredet, dass wir zusammen etwas vollbracht hatten, gemacht haben. So God has given something to him that I need, God has given something to me that he need, and together we live for the common good, not for our own emotional mess. Gott hat ihm etwas gegeben, was ich brauche, und er hat mir etwas gegeben, was er braucht, und zusammen arbeiten wir für etwas Gutes, nicht für uns selber. Look, schaut. I love so much to work with Daniel. Ich liebe es so sehr, mit Daniel zusammenzuarbeiten. He knows me, understands me, he feels me with him. And translating, I can forget everything. Er kennt mich, er weiß, wie ich bin, und ich kann wirklich mit ihm zusammen fließen. But it's not a codependent. Aber es ist nicht eine Co-Abhängigkeit. He wants to go away for a week. Let him go. Wenn er eine Woche weggehen möchte, dann lasse ich ihn gehen. Hey, Matthäus, Lorena, Marina, who wants to translate? Ich habe Matteo, Marina, wer möchte übersetzen? A codependence would be like eine Co-Abhängige Person würde wie folgt reagieren. You can't go. Du kannst nicht in den Urlaub gehen. How am I going to do my life at 7 in the morning, Van? Wie werde ich die Lives machen um 7:30 am Morgen, wenn du nicht da bist? No, here's what I said. Nein, aber da ist, was ich gesagt habe. You want to do it? Du möchtest in den Urlaub fahren? I can do it. Okay, ich werde mich organisieren. Same will say. Ich werde schauen, wie ich es mache. Interdependence is, also, wo Interdependenz ist, all have something given from God, wir haben alle etwas von Gott bekommen, that we both understand, that we use for the common good of the community. Von dem wir beide verstehen, dass es für das Wohl der Allgemeinheit ist. That's healthy relationships. Das sind gesunde Beziehungen. Once we learn to live in healthy relationships, wenn wir mal lernen, in gesunden Beziehungen zu leben, life will be fun. Dann wird das Leben Spaß machen. And the pressure and friction is going out of our relationship. Und der ganze Druck und diese Reibungen werden aus unseren Beziehungen verschwinden. And the church will be growing in a healthy, wonderful church. Und die Gemeinde wird auf eine wundervolle, gesunde Art und Weise wachsen. People. Okay, Leute. See you next time. Wir sehen uns.